Jan Weilers italienisches Familienspektakel wird fortgesetzt. Viggo Mortensen ist Vater von 6 Kindern. 24 Jahre nach ihrem Besuch trifft eine Finnin DDR-Bekanntschaften wieder. Das sind 3 der 9 Filme, die morgen in die Kinos kommen. Anke Lewicke gibt jetzt noch 2 dazu. Zu ihren Filmen der Woche gehört Alles, was kommt von Mia Hansen-Löwe mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle. Was kommt denn da alles? Naja, es ist eigentlich eine Geschichte, die man kennt. Eine Frau um die 55 bekommt mitgeteilt von ihrem Mann, ich verlasse dich jetzt für eine Jüngere. Und wie gesagt, es ist eine Geschichte, die man kennt, aber so hat man sie nie auf der Leinwand gesehen. Also in dem ersten Moment, wenn Isabelle Huppert, die diese Frau spielt, Nathalie, sie ist Gymnasiallehrerin, gibt auch Philosophiebücher raus, spürt man einfach, oh, eine Welt bricht in ihr zusammen, Angst, Verzweiflung. Dann schaut sie ihren Mann an und damit auch ihre Zukunft. Also das ist so, als hätte diese Frau wirklich einen Schalter umgelegt und würde sich direkt neu definieren. Wie lebe ich jetzt als Frau um die 55 solo? Und das Schöne ist, dass Isabelle Huppert so viele verschiedene Lesarten jetzt hat. Man könnte sagen, oh, diese Frau betreibt die Flucht voran. Man könnte auch sagen, oh ja, die kommt eben aus der französischen Bourgeoisie. Sie versucht, die Fassade aufrechtzuerhalten. Das stimmt alles, aber gleichzeitig merkt man einfach auch, Nathalie möchte einfach irgendwie ihre Freiheit ausnutzen, sich auch neu ausprobieren. Und dabei schaut man Isabelle Huppert als Nathalie sehr, sehr gerne zu. Über den ganzen Film? Über den ganzen Film. Und das hängt einfach damit zusammen, dass Isabelle Huppert ja überhaupt immer schnippisch sein kann. Die hat ja diese Grundgereiztheit. Und da hat sie erstmal so eine Bandbreite, so schauspielerisch. Aber ich könnte jetzt auch sagen, in diesem Schnippischsein hat sie so eine Kreativität. Also sie will ihr Gegenüber, also den Ehemann oder ihre erwachsenen Kinder oder ihre Philosophiestudenten nie bloßstellen, sondern sie will denen vielleicht so buchstäblich wirklich so Denkzettel verpassen. Und damit natürlich auch uns Zuschauer. Also man kriegt viel davon mit, was es eben heißt, als Frau alleine zu sein, aber wie man das auch gut meistern kann. Und dann hat Isabelle Huppert einfach noch diese tolle paradoxe Mischung, wie man einfach sich treiben lassen sein kann und dabei gleichzeitig getrieben ist. Und genau dieses Spannungsfeld kann sie einfach wunderbar ausspielen. Das klingt, als wenn keine andere als sie diese Rolle hätte spielen können. Ja, auf alle Fälle. Und die Kamera kann kaum mithalten. Also diese schmächtige Person, was die da für eine Betriebsamkeit vorlegt. Also die Kamera muss ihr wirklich förmlich immer hinterherrennen. Low Life Love heißt ein Spielfilm aus Japan, in dem ein Pornofilmer im Mittelpunkt steht. Und auch der ist allein, muss man sagen. So viel weiß ich. Ja, auch der ist alleine. Und eigentlich ist es ja ganz schön, dass einer dieser abgefahrenen japanischen Filme mal wieder in unsere Kinos kommt. Und Japan ist ja so das Land der strengen Regeln, der symbolischen Ordnung und dadurch vielleicht auch einfach so ja, eine Spielfläche so darunter für den Underground. Das gilt für Film, Pop, Literatur. Und dieser Film ist wirklich, geht es um die Underground-Filmszene. Dieser Mann ist 39, man kann sagen, er ist alleine, er ist auch ein Einzelgänger. Er hatte mal einen erfolgreichen Underground-Film, wohnt aber immer noch bei der Mama, ist ein unheimlicher Parasit, nutzt seine Mutter aus, seine Schwester, arbeitet auch noch für eine Schauspielschule, nutzt die Schauspieler aus. Und dann kann er auf einmal einen neuen Film drehen und die Exzesse vor der Kamera gehen, aber nach dem Cut auch immer noch weiter und zwischendurch trifft man sich eben zum Beten. In der Kirche. Ausgewiesen ist der Film als Tragikkomödie. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ist die Tragik und wo die Komödie? Ja, das ist eben so Japan. Das ist schon sehr schrill und grell. Also immer so ein Beispiel zu nennen. Bei den Proben muss eine der Schauspielerinnen eben spielen. Sie tritt in einen Hundehaufen. Um das besser spielen zu können, will sie eben wissen, ja, wie ist dieser Hundehaufen, aus welchen Bestandteilen ist es? Also das ist derbe, das kann man komisch finden, aber auch nicht. Aber gleichzeitig zu der Derbheit kommt eben auch immer noch was Kluges. Weil es geht auch die ganze Zeit darum, wie setzt sich der Underground eigentlich vom Mainstream ab? Also es wird richtig auch über Film bei so leckeren, dampfenden Nudelsuppen reflektiert. Das hört man sich dann gerne an, da wird es auch richtig filmphilosophisch. Und dann spielt der Film auch noch im Hintergrund von dem sogenannten Genre Pinku Aiga. Das ist die japanische Softporno-Variante. Die gibt es seit den 50er Jahren. Und die hat viele renommierte Regisseure hervorgebracht. Und im Grunde ist dieser Film auch eine kleine Hommage an dieses sehr eigenwillige Genre. Vor allem die dampfenden Nudeln haben es jetzt für mich rausgerissen. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke mit ihren Filmen der Woche Low Life Love und Alles, was kommt, ab morgen in den Kinos.